وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Und als dein Herr zu den Engeln sprach, wahrlich, ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen, sagten sie, willst du auf ihr jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil anrichten und Blut vergießen wird, wo wir doch dein Lob preisen und deine Herrlichkeit rühmen. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ Allah sprach, wahrlich, ich weiß, was ihr nicht wisst. إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Die Engel fragten dies, weil sie wussten, dass der Mensch, Adam a.s., der erste Mensch und somit auch die Menschheit, die Qualität von Allah erhalten sollte, die Freiheit des Willens. Und die Mufassirin sagen, dass sie vorher beobachtet hatten, dass die Djinn, die Wesen, die aus Feuer geschaffen sind, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann, dass diese Djinn auch diese Freiheit des Willens von Allah erhalten hatten und damit unter anderem diese Dinge angerichtet hatten, die sie in dieser Aya nachfragen. Und sie fragen, dass wenn du jemanden erschaffen willst, der dich lobpreist und deine Herrlichkeit rühmt, dann tun wir dies doch. Sie wollen die Weisheit hinter Allahs Entschluss, einen Menschen zu erschaffen, verstehen. Aber Allah erwidert, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und er brachte Adam a.s. alle Namen bei, dann brachte er diese vor die Engel und sagte, nennt mir die Namen dieser Dinge, wenn ihr wahrhaftig seid. Sie sprachen, gepriesen seist du. Wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Wahrlich, du bist der Allwissende, der Allweise. Er sprach, also Allah sprach, O Adam, nenne ihnen ihre Namen. Und als er ihnen ihre Namen nannte, sprach er, also Allah sprach wieder, habe ich nicht gesagt, dass ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne und dass ich kenne, was ihr offenbart und was ihr verborgen gehalten habt. Wir erfahren also, dass das, was das Wissen angeht, der Mensch über die Engel bevorzugt ist. Wir können sagen bevorzugt, weil später wird den Engel befohlen werden, sich vor Adam a.s. niederzuwerfen. Und wir erkennen aus dieser Eier auch, dass der Mensch nicht nur dafür erschaffen worden ist, dass er Allah gedenkt, in dem Sinne, dass er ihn lobpreist und seine Herrlichkeit rühmt, sondern auch Allah erkennt, und auch das ist eine Art Lobpreisung, dass er Allah erkennt durch das Wissen, das Allah ihm gegeben hat. Und wir erkennen auch, dass Allahs Wissen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich weiß, das habe ich nicht gesagt, dass ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne und dass ich kenne, was ihr offenbart und was ihr verborgen gehalten habt. Dass Allahs Wissen nicht nur an Äußerlichkeiten beschränkt ist, sondern an äußerlich Wahrnehmbaren beschränkt ist, sondern dass Allahs Wissen, seine Allwissenheit, das Innerste von allen Dingen erreicht. Und als wir zu den Engeln sprachen, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, bis auf Iblis. Und diese Sajda, das sie machen, das ist kein Sajda der Anbetung, keine Niederwerfung der Anbetung, sondern mit dieser Niederwerfung gehorchen sie ja Allah subhanahu wa ta'ala und das ist eigentlich Gehorsam an Allah. Und das sagen die Gelehrten, nennen das als eine Ehrerbietung. Als eine Ehrerbietung, als eine Respektzollung, würden wir heute sagen. Da warfen sie sich also nieder, bis auf Iblis. Iblis ist ein Wesen aus Feuer erschaffen. Er ist von den Djinn, wie wir an einer anderen Stelle im Koran noch erfahren werden. Und er hielt sich im Kreise der Malaika, der Engel, ja überhaupt erst auf, die Mufassirin sagen, weil er, was seine gottesdienstlichen Handlungen anging, er so weit gekommen war, was äußerliche Frömmigkeit anging, und das Äußerliche in Klammern setzen, was seine Frömmigkeit anging, er schon so weit war, dass man ihm erlaubte, sich im Kreise der Malaika, der Engel, aufzuhalten. Aber hier, wo ihm geboten wird, etwas zu tun, was ihm nicht so passt, und wir werden gleich sehen, und an anderen Stellen im Koran wird das noch detaillierter beschrieben werden, was ihm nicht so passt, da macht er nicht mit, er verweigert sich, und es wird gesagt, außer Iblis, bis auf Iblis, er weigerte sich, und Allah sagt, und er war hochmütig. Also das war schon mal ein Problem. Sein Problem, sein erstes Vergehen war der Hochmut. Sich für besser halten als andere. Auf andere herabschauen. Und damit wurde er einer der Ungläubigen, weil er Allahs Befehl verweigerte, weil er Allahs Gehorsam an Allah verweigerte und Allah sagt, somit wurde er einer der Ungläubigen. Und somit sehen wir auch, das, was Iblis also erniedrigt hat, war sein Hochmut. Ja, wie es im Hadith auch heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich vor Allah demütigt, Allah wird ihn erheben. Und wer sich vor Allah hochmütig verhält, Allah wird ihn erniedrigen. Und wir sprachen: O Adam, verweile du und deine Gattin im Paradies und esset uneingeschränkt von seinen Früchten, wo immer ihr wollt. Kommt jedoch diesem Baum nicht nah, sonst würdet ihr zu den Ungerechten gehören. Also wir sehen Gnaden über Gnaden, sie leben im Paradies, essen in Hülle und Fülle von wo immer sie wollen, alles ist da, ohne Mühe, ohne Anstrengung wird ihnen alles auf dem Tablett serviert, würden wir sagen. Und wir sehen hier aber auch, dass da, wo Gnaden sind, sind auch Prüfungen. Wer Gnaden bekommt, der wird auch geprüft. Und Allah prüft hier. Und er sagt, dieser eine Baum, alles ist okay. Alles ist erlaubt für euch. Alles ist für euch da. Und ihr dürft es genießen. Bis auf diesen einen Baum. Dem sollt ihr nicht nahe kommen. Und jetzt werden wir sehen, dass das Wissen, was Adam ja so ausgezeichnet hat, dass das leider nicht reichen wird, das Wissen allein nicht reichen wird, um ihn vor den Verführungen und den Fallen von Shaitan, weil Iblis ist Shaitan, Iblis ist der Name von, wir können sagen, vielleicht der Erste, der Satane, dass dieses Wissen allein Adam a.s. und die Menschen im Allgemeinen vor den Fallen Shaitans nicht schützen wird. Das Wissen alleine reicht also nicht. Und wir werden sehen, wie Shaitan, an anderen Stellen wird das noch detaillierter, wir werden noch dazu kommen, wie Shaitan schrittweise Adam a.s. dazu verführt, genau diese eine Sünde zu tun, die Allah ihnen verboten hatte. Kommt jedoch diesem Baum nicht nahe, das war ja das eine, sonst würdet ihr zu den Ungerechten gehören. Doch Satan ließ sie dort straucheln und brachte sie aus dem Zustand heraus, in dem sie waren. Da sprachen wir, geht vom Paradies hinunter, der eine von euch sei des anderen Feind. Also diese eine Sünde brachte dann Adam und Hawa aus dem Paradies heraus, sie kamen auf die Erde herab und die einen von euch seien des anderen Feind. Das kann zweierlei gemeint sein. Entweder die Satane sind den Menschen Feind oder die Menschen sind für die Menschen Feind. Sie sind für einander Prüfung. Und auch das ist wahr. Die Menschen, die Schöpfungen im Allgemeinen, alles ist für einander Prüfung. Keiner ist frei davon. Und nun ist also Adam a.s. auf Erden. Und jetzt erfahren wir etwas sehr, sehr Schönes. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte, worauf er ihm verzieh. Also Allah brachte Adam a.s. Worte bei. Allahu Akbar. Sogar die Art und Weise, wie wir Allah um Vergebung bitten, diese Art und Weise, die Worte, die wir dafür wählen, auch die haben wir von Allah bekommen. Der Dank an Allah ist, wir können niemals dankbar genug sein. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte, worauf er ihm verzieh. Wahrlich, er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Also egal, wie groß das Vergehen, die sind aus dem Paradies herabgeschickt worden auf Erden. Und das ist ein großes Vergehen, das dort passiert ist, im Paradies zur Sünde sich hinreißen zu lassen. Aber wo Reue ist, dort ist auch Vergebung von Allah. Wo Reue ist, ist auch Vergebung von Allah. Das Tor der Reue ist immer auf, wenn wahre Reue wirklich vorhanden ist. Und dies ist auch der große Unterschied zum Shaitan, zu Iblis und zum Shaitan im Allgemeinen, dass er auch einen Fehler gemacht hat. Er hat Fehler gemacht und Adam a.s. hat Fehler gemacht. Aber Iblis hat seinen Fehler nicht eingesehen. Er hat auf ihn bestanden. Er hat nicht bereut. Er hat nicht seinen Fehler eingesehen, sondern er hat ihn noch hochmütig verteidigt, wie wir an einer anderen Stelle noch lesen werden, wie er noch die Schuld sogar umdreht und sagt, du hast mich irregehen lassen. Und das ist der große Unterschied zwischen Shaitan und einem reumütigen Menschen, dem Allah alles verzeihen kann, wenn der Mensch nur aufrichtig bereut. Wir sprachen, geht hinunter von hier allesamt. Und wenn dann zu euch meine Rechtleitung kommt, brauchen diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, weder Angst zu haben, noch werden sie traurig sein. Also die Menschen wurden auf die Erde geschickt, aber Allah sorgt auch für ihre Rechtleitung. Nicht nur für ihre körperliche Versorgung, sondern auch das Wichtigste, was der Mensch überhaupt braucht, was wir schon in Surat al-Fatiha erwähnt hatten, dass Allah uns lehrt, das Wichtigste von ihm zu erbeten, was überhaupt nötig ist für uns, nämlich die Rechtleitung. Und Allah verspricht, wer meiner Rechtleitung folgt, der wird weder Angst haben, noch werden diese Menschen traurig sein. Und die andere Seite, der falsche Weg, diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, werden Bewohner des Feuers sein, in dem sie auf ewig verweilen sollen. Also zwei Straßen, beide vor uns, beide sehr klar ausgelegt und die Ziele und der Ausgang von beiden Straßen und von beiden Wegen ist uns sehr klar ausgelegt. Die Wahl ist also uns überlassen. Und wir sehen auch, dass Allah hat die Engel beschrieben, die Allah lobpreisen, die mit seinem Gehorsam beschäftigt sind, die kein Ungehorsam kennen. Und Allah hat Iblis beschrieben, die Shayatin beschrieben, die ungehorsam sind, ihre Fehler nicht einsehen, nur Schlechtes wollen, kein Gutes von ihr zu erwarten. Und dazwischen ist der Mensch. Dazwischen ist der Mensch. Er ist zum Guten und auch zum Bösen fähig. Jeder von uns Menschen hat einen Satan als Gefährten mitbekommen auf den Weg, der uns Schlechtes einflüstert, der uns verführen will. Und wir haben unser Gewissen von Allah bekommen. Und wir sind zum Gutem fähig. Menschen sind Propheten geworden. Menschen werden Salihun, rechtschaffene Menschen. Der Mensch muss also seine richtige Wahl treffen. Er ist zu beidem fähig und er ist zu beidem in der Lage, nur die Wahl ist dann letztendlich ihm überlassen. Und er muss sich die richtigen Eigenschaften aneignen. Iblis war hochmütig, stur, eigensinnig, neidisch. Denn letztendlich war es der Neid, der ihn in Adam a.s. gegenüber all diese Dinge hat tun lassen. Dagegen die Engel, die sind lobpreisend, demütig, gehorsam. Wen wählen wir dann also als Gefährten? Die Entscheidung ist unsere. Ab der nächsten Aya wird über die Ereignisse von Bani Israel, den Kindern Israels, berichtet werden. Die Kinder Israels werden genannt, das ist das Volk von Musa, a.s., Moses. Das sind die Nachkommen von Ibrahim, a.s., dem Propheten Abraham, dessen Sohn Ishaq und dessen Sohn Jakob, Jakob, der den Titel auch trug Israel. Der den Titel, den Beinamen, können wir auch sagen, Israel hatte und seine Nachkommen. Er hatte Söhne, diese Söhne hatten wieder Kinder, die hatten wieder Kinder, haben Stämme gebildet, daraus sind dann die 12 Stämme Israels geworden und das ist das Volk, um das es hier geht. Das ist das Volk, um das es hier geht. Und ab dieser Aya wird um einiges von deren Ereignissen und deren Verhaltensweisen uns dargelegt werden, wie nämlich Allah sie aus der Knechtschaft von Pharaon, dem Pharao, befreite, wie Allah sie auserwählte, sie mit seinen Gnaden, dieses Volk mit Allahs Gnaden auserwählte und auszeichnete, und zwar im Diesseits und auch für die Rechtschaffenen im Jenseits, wie Allah sie mit dem Senden von vielen, vielen Propheten versorgte, wie er sie für seine Arbeit auserwählte, die Arbeit Allahs, nämlich seine Botschaft zu verkünden, und wie sie aber, die meisten von ihnen, in der Liebe zum Diesseits, sie ihre Bestimmung vergaßen oder vernachlässigten. Und wir werden dann demnächst im Koran auch lesen, wie Allah dann diese Auszeichnung oder diesen Status des auserwählten Volkes von ihnen hinwegnahm und der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Folgern der Gemeinschaft von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann dieses Zepter übergab. Und wir werden bald auch lesen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ihr seid die beste Gemeinschaft, die zu den Menschen entsandt wurde, ihr gebietet das Gute, verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Das werden wir noch lesen. Aber erst, wie gesagt, wird ab hier Bani Israel erwähnt, die Kinder Israels werden erwähnt. Und das Bemerkenswerte ist, dass der Koran, wir haben gelesen, Hudan lil Muttaqin, Hudan lil Nas, der Koran ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und trotzdem spricht Allah über ein ganz anderes Volk. Die Gottesfürchtigen sind ja die Folger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die an das glauben, was auf ihn herabgesandt wurde und die das Gebet verrichten und die anderen Qualitäten, die wir gelesen haben. Und wir erfahren trotzdem Ereignisse und Geschichten und Beispiele aus einer sehr viel früheren Zeit, von einem ganz anderen Volk. Und Allah will uns hier, wir können sagen, den Spiegel vorhalten. Wir sind auch angesprochen, nicht auch, wir sind angesprochen. Es wird über sie berichtet und wir sind angesprochen. Wir beziehen alles, was sie an Gutem und an Falschem gemacht haben, beziehen wir auch und als erstes auf uns selber. Machen wir etwa dieselben Fehler? Wandeln wir etwa auch auf denselben Faden wie andere vor uns, die auch ein Buch und Propheten von Allah erhalten hatten? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen werden, wenn wir über diese früheren, schon dahingegangenen Völker lesen werden. Ja, Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, die ich euch erwiesen habe, und erfüllt euer Versprechen mir gegenüber, so erfülle ich mein Versprechen euch gegenüber, und mich allein sollt ihr fürchten. وإياي فارهبون. Allah gab ihnen Propheten, Gesandte, Und Allah gab diesem Volk auch, und das ist bemerkenswert, auch weltliche Macht. Unter den Propheten Dawud a.s., David und Suleiman, Salomo, die waren beide Propheten und auch weltliche, sehr mächtige Könige ihrer Völker. Also Allah erwies diesem Volk nicht nur religiöse, sondern auch weltliche Gnaden. Die haben unermessliche Gnaden von Allah erhalten. Und was soll die Konsequenz davon sein, wenn man von Allah Gnaden erhält, dass man mindestens sein Versprechen gegenüber Allah, dass man gläubig sein wird, dass man seine Botschaft annehmen wird, dass man seine Botschaft weiterverbreiten wird, dass man sich an das, was in dieser Botschaft enthalten ist, dass man sich daran halten wird, das Versprechen gegenüber Allah, dass man sich daran hält. Und Allah verspricht, wenn ihr das tut, dann werde ich auch mein Versprechen euch gegenüber halten. Und mischt nicht und glaubt an das, was ich als Bestätigung dessen herabgesandt habe, was bei euch ist. Also glaubt auch an den Koran und seid nicht die Ersten, die dies verleugnen. Also ihr, die doch in euren Büchern schon gelesen habt, dass ein anderer Prophet kommen wird, und ihr, die erkennen könnt, dass hier in diesem Koran doch das steht, was das bestätigt, was bei euch ist, seid ihr doch nicht die Ersten, die das verleugnen. Und tauscht meine Zeichen nicht ein gegen einen geringen Preis. Und mir allein gegenüber sollt ihr ehrfürchtig sein. Ja, deswegen seid nicht ihr die ablehnen. Weil von jemand, der schon Erfahrung hat mit etwas, von dem würde man ja normalerweise erwarten, dass es ihm leichter fällt, wenn er so etwas tun muss. Ja, die haben schon Erfahrung mit Büchern, Propheten, Offenbarung. Ja, aber dass gerade die dann zur Zeit des Propheten, vor allem in Medina, das werden wir noch lernen, diejenigen waren, die opponiert haben, sich dagegen ausgesprochen haben, abgelehnt haben, das ist, was Allah hier, was Allah hier von ihnen verlangt, das seid ihr doch nicht die Ersten, die das tun. Und mischt nicht die Wahrheit mit Unrecht durcheinander und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr sie doch kennt. Wo ihr sie doch kennt. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah, also die Abgabe von eigenem Besitz für das Recht der Armen und der Bedürftigen, und verneigt euch mit den sich Verneigenden. Und verneigt euch mit den sich Verneigenden. Was für eine Wahrheit war das, dass welche Bani Israel und die Gelehrten von ihnen vor allem verschwiegen hatten, nämlich das Prophetentum von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie sehr wohl erkannten, dass sie sehr wohl wiedererkannten, weil sie in ihren eigenen Büchern darüber informiert und Prophezeiungen darüber gelesen hatten. Diese Wahrheit ist es, die ihnen hier vorgeworfen wird, das verschweigt doch nicht die Wahrheit, wo ihr sie doch kennt, und vermischt sie nicht mit Unrecht. Und auch die Versprechen, die hier angesprochen werden, das werden wir an einer anderen Stelle auch noch lesen, dass die Propheten, die zu Bani Israel geschickt worden waren, die immer von ihren Völkern, von ihrem Volk das Versprechen abgenommen hatten, dass wenn in der Zukunft ein Prophet kommen sollte, und er würde kommen, dann sollte sich das Volk dazu verpflichten, diesen Propheten zu helfen, zu unterstützen und an ihn zu glauben. Und an ihn zu glauben. Und hier wird ihnen vorgeworfen, dass nun ist dieser Prophet da und er ist genauso, wie er euch prophezeit wurde, und doch lehnt ihr ihn ab. Ja, und das ist auch, wir haben jetzt vorhin über Hochmut gelesen von Iblis, wenn der Mensch sich auch an ein Versprechen nicht halten will oder jemanden nicht akzeptieren will und nicht akzeptieren, sich nicht beugen kann vor einer Wahrheit, irgendwo ist da auch das Urproblem des Hochmuts wiederzuerkennen. Bei Bani Israel, sagen die Mufassirin, war auch eines dieser Probleme, dass sie hochmütig sein ließ, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus den arabischen Abkommenslinie von Ibrahim alaihi salam war. Dass er von den Arabern kam. Er war nicht aus ihrer Sicht aus ihrem eigenen Volk. Und sie hatten erwartet, dass der letzte Prophet, der nächste Prophet, einer aus ihren Reihen sein würde, und gaben das vor, dass nein, wenn jemand nicht aus unseren Reihen ist, dann werden wir ihn nicht akzeptieren. Ja, das ist das Problem, dass sich nicht beugen können, das nicht akzeptieren können. Und das ist, was ihnen hier vorgeworfen wird. Ja, und das Problem, wenn wir ehrlich sind, haben wir auch oft, dass wir gerne Wahrheit oder Recht haben auf unsere eigenen Reihen, wie immer wir sie auch definieren mögen. Der eine sagt Nation, der andere sagt meine Gruppe, der andere sagt mein Freundeskreis vielleicht, je enger das sein kann. Dass man gerne nur von eigenen oder von bekannten Quellen annimmt, und der Gläubige, ihm sollte das Allerwichtigste sein, die Wahrheit zu finden. Die Wahrheit ist das größte Gut. Allah zu finden ist das größte Gut. Und von wo immer das kommt, nehmen wir das gerne und mit offenen Armen an. Deswegen fordert Allah sie also hier auf und verbeugt euch mit den sich Verbeugenden, also so wie die Folger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet verrichten, mit dem Rukur und mit dem Qiyam und mit dem sich Verbeugen vor Allah, so schließt euch ihnen an, mit anderen Worten, glaubt an Muhammad sallallahu alaihi wasallam und folgt der Religion, die er hiermit, die nichts Neues ist, die das bestätigt, was bei euch ist, die er hier also gebracht hat. Wollt ihr den Menschen Aufrichtigkeit gebieten und euch selbst vergessen, wo ihr doch das Buch lest? Habt ihr denn keinen Verstand? Denn Bani Israel von der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das müssen wir verstehen, das waren die ihrer Zeit wie Gelehrte angesehen. Ja, das waren schriftkundige Menschen, die hatten eine lange Tradition, eine lange Geschichte hinter sich, die hatten ein Buch. Das galten wirklich als Gelehrte, religiöse Gelehrte vor allem, und hatten also so den Schein oder äußerlich gesehen einen Status von frommen, gebildeten Menschen. Ja, das war so die gebildete Elite in der Gegend, in Medina vor allem und in der Umgebung auch. Diesen Status hatten sie also. Und hier wird angesprochen, dass ihr lest doch das Buch. Und wer das Buch liest, das von Allah herabgekommen ist, der sollte sich auch daran halten und auch praktizieren. Und nicht nur anderen gebieten, dass ja, tut ihr doch das und das, tut ihr doch das und das. Dieser Widerspruch, der sollte nicht da sein. Und warum ist dieser Widerspruch leider oft da? Weil das Praktizieren nun mal manchmal schwierig ist. Es erfordert nun mal manchmal Opfer. Und warum ist es so schwierig? Weil es gegen die eigenen Wünsche geht, gegen die eigenen Neigungen. Und wo soll man in diesem Fall, und das betrifft jeden von uns, das Gebet ist manchmal schwer, abzugeben ist manchmal schwer, sich zu beugen, etwas einzusehen, ist nicht nur manchmal, sondern fast immer schwer. Ja, etwas einzusehen ist vor allem für uns vielleicht sogar schwer. Wo sollen wir dann also die Hilfe suchen, damit das leicht wird für uns? Allah SWT sagt, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ und sucht Hilfe im Gebet, in der Geduld und im Gebet. Denn die Natur vom menschlichen Leben. Drangsal ist überall. Schwierigkeit ist überall. Privat, Arbeit, draußen drinnen, Freunde, Familie, Fremde. Überall ist mal wenig, mal mehr. Drangsal ist überall vorhanden. Allah SWT sagt im Koran auch, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Wahrlich, wir haben den Menschen, allgemein, der Menschen an sich, ist فِي كَبَدْ, in Drangsal erschaffen. Wo ist also Erleichterung? Und sucht oder helft euch durch was? Durch Geduld? Ausharren, aushalten, standhaft bleiben, geduldig bleiben. Und was noch? Und Gebet. Und das Bemerkenswerte ist, dass Geduld hier vor dem Gebet erwähnt wird. Erst Sabr, dann Gebet. Das heißt also, was tun wir jetzt, wenn die Schwierigkeit kommt? Und Schwierigkeiten kommen, das ist die Natur dieser Welt. Was tun wir? Erste Aufgabe, Geduld. Ausharren, standhaft bleiben. Und dann beugen wir unser Haupt im Gebet und bitten Allah um Erleichterung, dass Allah es für uns einfach macht. Und Allah sagt, wahrlich, das ist schwer. Außer für wen? Für Demütige. Für Demütige. Wie sind diese Demütigen? Welche es ahnen, dass sie ihren Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren werden. Und alladhina yadhunnuna, yadhunnuna kann bedeuten ahnen, wie hier übersetzt wurde. Und ihr werdet in anderen Übersetzungen auch finden, die sicher sind. Yadhunnuna kann heißen etwas ahnen und wir können schreiben Schrägstrich, nicht ahnen, sondern davon überzeugt sind, sicher sind, nämlich von was? Dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm heimkehren werden. Wer dieses Ende vor seinem Auge hat, für den ist dann nichts mehr schwer. Alles andere gerät in den Hintergrund, wenn diese eine Ziel vor unseren Augen ist, dass wir zu Allah zurückkehren werden. Ja, das ist so wie wenn wir eine Krankheit haben, Allah möge uns alle bewahren, und wir müssen eine bittere Medizin und die riecht schlecht und die bringt uns macht uns Übelkeit und wir wollen sie nicht schlucken, aber wir wissen, das Ende davon, wenn Allahs Willen, ist, dass es mir dann besser geht. Ich muss diese bittere Pille jetzt schlucken, weil das Ende davon habe ich vor dem Auge. Was machen wir? Was sagen wir unseren Kindern? Kind, schluck das. Und wir schlucken diese bittere Pille. Warum? Weil wir das vor den Augen, das Ende haben, die den Nutzen von dieser Tat haben. Das Opfer wird leicht, wenn das Ergebnis vor Augen gehalten wird. Genauso wird es auch einfach, den Dien, die Religion zu praktizieren, wenn wir den Ausgang, die Belohnung von Allah, die Vergebung von Allah, das Bewahrtwerden vor der Strafe Allahs, wenn wir all das vor Augen behalten, dann wird sicherlich Allah uns helfen, auf dieser Religion standhaft zu bleiben. O ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, mit der ich euch begnadete, und denkt daran, dass ich euch allen Welten vorgezogen habe. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, die Gnaden, die Allah auf Bani Israel herabgesandt hat, weltliche Gnaden, Wunder, haben wir schon bei Musa a.s. werden wir das auch noch lesen, wie viel Wunder er ihnen gebracht hat. Und vor allem, im Groben zusammengefasst, das Kommen von Propheten, weltlich und spirituelle Macht, im guten Sinne Macht und auserwählten Status, den Allah ihnen gegeben hatte. Und trotzdem, Allah spricht sie hier als Auserwählte an. Ja, gedenkt mal, ihr seid die und die Auserwählte, vorgezogen über alle Welten. Und was sagt Allah? وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. Und meidet den Tag, an dem keine Seele für eine andere bürgen kann. Also keine Seele wird eine andere nützen können. Jeder steht alleine vor Allah. Und von ihr weder Fürsprache noch Lösegeld angenommen wird. Also keiner kann sagen, hier nimm das, lass die und die Seele frei. Jeder wird alleine vor Allah stehen und sich alleine und das Einzige, was nützen wird, wird die Zufriedenheit von Allah letztendlich sein. Und ihnen wird nicht geholfen. Fürchtet diesen Tag. Ihr wart Auserwählte, fürchtet diesen Tag. Also auch das Auserwähltsein von Allah kann uns nicht davon einen Freibrief oder Freischein geben, dass wir Allah oder den Tag der Auferstehung nicht mehr zu fürchten haben. Und denkt daran, dass wir euch von den Leuten des Pharaon oder Pharao retteten, die euch schlimme Pein zufügten, indem sie eure Söhne abschlachteten und eure Frauen am Leben ließen. Ja, das Leben der Knechterei, der Sklaverei, der Drangsal, der Hilflosigkeit. Ja, das werden wir noch lesen, was Pharaon diesem Volk alles angetan hat. Ein großer Tyrann. Unter einer großen Tyrannei habt ihr gelitten und wir haben euch davon befreit. Darin lag eine schwere Prüfung von eurem Herrn. Aber auch das war Prüfung von eurem Herrn. Also wie schwer war die Zeit? Allah erwähnt hier die Gnaden, die er diesem Volk gegeben hat. Was für eine schwierige Zeit wart ihr? Ihr wart geknechtet. Und mit anderen Worten, Allah hat euch errettet. Wollt ihr nun nicht dankbar sein? Und äußert sich Dankbarkeit nicht vor allem auch in Gehorsam? Und im Folgen dessen, was Allah herabgesandt hat? Und das ist oft so im Leben. Wir haben Probleme, wir sind in Drangsal, Allah schafft Erleichterung danach, dann kommt wieder nächstes Problem, es kommt wieder Erleichterung. Was wir leider oft vergessen, erstens, dass es die Natur ist von diesem Leben, Prüfung ist Teil des Lebens. Und was wir leider noch öfter vergessen, dass wenn die Prüfung erleichtert wird, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass unsere Aufgabe dann ist, Allah gegenüber Dankbarkeit zu erweisen. Dass wir dankbar sind dafür, dass Allah Erleichterung gegeben hat. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass wenn Prüfungen Teil des Lebens sind, dass wir niemals den Mut verlieren dürfen. Denn nach jeder Prüfung kann auch Erleichterung kommen. Nach jeder Prüfung kann auch Erleichterung kommen. Und für die Arbeit von Allah erwählt zu werden, seinem Wort dienen zu dürfen, wie Bani Israel, die sollten ja sein Wort vor allem auch an andere Völker weitergeben, dann ist das so eine große Auszeichnung, dass alle Drangsal, die davor war oder die dadurch vielleicht entsteht, dass die in Vergessenheit geraten sollte. Denn je größer die Auszeichnung, desto größer auch die Dankbarkeit und desto größer auch das Betrachten von der Geringheit aller Dinge, die als Drangsal sonst vielleicht einen überwältigen könnten. Und denkt daran, dass wir für euch das Meer teilten und euch retteten, während wir die Leute des Pharao vor euren Augen ertrinken ließen. Wieder eine Gnade von Allah. Erinnert euch daran, seid dankbar dafür. Und denkt daran, dass wir uns mit Musa a.s. 40 Nächte verabredeten. Allah s.w.t. hat Musa a.s. auf den Berg Tur kommen lassen und ihn dort die Gebote, die Tora offenbart, die Tafeln gegeben. Also aus dem Wirrwarr der Bevölkerung, aus dem Wirrwarr der Gesellschaft, der Menschen herausgeholt und in die Einsamkeit, in die Stille von dem Berg Tur geholt, um die dort die Offenbarung zu geben. Als ihr dann hinter seinem Rücken das Kalb nahmt und damit Unrecht begingt. Also die gottesdienstliche Handlung, Schirk, begingt an diesem Kalb, das ihr aus Gold selber gegossen hattet. Denkt daran, wie ihr... Also die Gnaden von Allah, einerseits kriegt die Gnaden von Allah, Allah offenbart Musa a.s. die Tafeln. Und was macht ihr, anstatt dankbar zu sein, Geduld zu haben, was habt ihr gemacht? Ihr habt eine Untat begangen, erinnert euch daran, an diese Tat, dieses Unrecht, das ihr begangen habt. Alsdann vergaben wir euch, auf dass ihr dankbar sein möget. Also auch diese Untat hat Allah was gemacht? Mit Großzügigkeit, mit Vergebung begegnet. Warum? Auf dass ihr dankbar sein möget. Und denkt daran, dass wir Musa a.s. das Buch gaben, sowie die Unterscheidung, auf das ihr rechtgeleitet sein werden möget. Und da sagte Musa zu seinen Leuten: O meine Leute, ihr habt auf euch selbst eine schwere Schuld geladen, indem ihr euch das Kalb nahmt. So kehrt reumütig zu eurem Schöpfer zurück und tötet selbst eure Schuldigen. Das war eine sehr schwere Bedingung für die Akzeptanz der Reue von Bani Israel in diesem Fall hier, dass sie dann von Allah den Befehl erhielten, dass ja, Allah wird eure Tauba, eure Reue akzeptieren, aber nur, wenn ihr selbst aneinander diese Tauba vollzieht und die Schuldigen unter euch tötet. Dies ist besser für euch bei eurem Schöpfer. Als dann vergab er euch. Allah hat vergeben, aber je größer die Untat, desto schwieriger war hier in dem Fall von Bani Israel auch die Bedingung der Tauba, der Reue. Wahrlich, er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Und als ihr sagtet, O Musa, wir werden dir gewiss nicht glauben, bis wir Allah unverhüllt sehen. Also Musa a.s. brachte also das Buch, die Tafeln von Allah, die er aber von ihm erhalten hatte. Und er kam zu seinem Volk und dann geschah das mit dem Kalb und die mussten Tauba machen, wie wir gerade gelesen haben. Und was sagten dann manche von ihnen? Dass, O Musa, du bringst uns zwar das Buch jetzt, aber wir werden dir gewiss nicht glauben, bis wir selber Allah gesehen haben. Also wieder ein sehr unangemessen, rebellisches Verhalten von seitens des Volkes aus. Wir können vielleicht auch sagen Sturhaftigkeit. Denn Allah spricht nicht zu gemeinen Menschen. Gemein meine ich hier allgemein, üblichen, normalen Menschen. Ja, es sei denn, es sind Gesandte oder durch Engel kommt die Offenbarung. Ja, also das ist auch eine Art von vielleicht Hochmut des einzelnen Menschen, dass nein, ich möchte höchstpersönlich Allah erleben, die Präsenz von Allah sehen, sprechen, hören, selber Beweise sehen, nur dann bin ich bereit zu glauben. Denn glauben zu dürfen ist eigentlich selbst schon eine Gnade. Ja, und eine Gnade, die verlangt man nicht auf diese Art und Weise. Was geschah dann, als ihr sagtet, O Musa, wir wollen Allah unverhüllt sehen, da traf euch der Blitzschlag, während ihr zuschautet. Allah hat dieses Verhalten von Bani Israel nicht gefallen. Er bestrafte sie oder prüfte sie, indem er sie vom Blitzschlag hat treffen lassen, während ihr zuschautet. Und sie sind alle 70 gestorben. Das werden wir noch an einer anderen Stelle erfahren, dass das 70 waren, die mit Musa a.s. dann auf den Berg Tur gestiegen sind, um ihre Bitte erfüllt zu sehen. Da erweckten wir euch wieder nach eurem Tode, auf dass ihr dankbar sein möget. Ja, ihr seht also immer wieder Prüfung, ihr sollt dankbar sein. Gnaden, ihr sollt dankbar sein. Abhilfe, Erleichterung, ihr sollt dankbar sein. Also Dankbarkeit ist hier der rote Faden durch das ganze Verhalten des frommen Menschen. Und wieder Gnaden. Und wir ließen die Wolken über euch Schatten werfen und sandten euch Manna und Wachteln herab. Ja? Nahrung in der Wüste, als sie in der Wüste waren, nach der Errettung von dem Tyrann Pharaon. Esset von den guten Dingen, die wir euch gegeben haben. Sie schadeten uns aber nicht, vielmehr schadeten sie sich selbst. Also wenn jemand undankbar ist, wenn jemand die Gnaden Allahs nicht anerkennt, dann schadet er gar keinem. Allah braucht unsere gottesdienstlichen Handlungen nicht. Allah braucht auch unsere Dankbarkeit nicht, sondern mit unserem Undank schaden wir letztendlich nur uns selber. Und wir sehen hier auch, wie Allah sie in der Wüste, wo nichts ist, keine Nahrung, kein Schatten, kein Wasser, nichts, was einen Menschen erhalten kann, wie er sie mit allem versorgt, was nötig ist für sie zu überleben, an Schatten, an Nahrung und an allem, was der Mensch braucht, um zu überleben, auf das sie dankbar sein mögen. Und wir sagten, tretet ein in diese Stadt und esset von dort, wo immer ihr wollt, nach Herzenslust, und tretet durch das Tor ein, indem ihr euch niederwerft und sagt, Vergebung. Hittatun, sie sollten, Hittatun bedeutet Vergebung, so wie wir sagen, Astaghfirullah. Ja, die sollten um Vergebung bittend in die Stadt einkehren, die Allah ihnen als Wohnort, als Gnade geben wollte. Und wir sehen ja auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, esst von wo immer ihr wollt. Also die Ressourcen, die Nahrung genießen und gebrauchen, das ist nicht das Problem. Der Missbrauch und der Undank, das sind die Probleme. Was taten aber diese? Sagt Vergebung, auf dass wir euch eure Missetaten vergeben und wir werden den Rechtschaffenen mehr geben. Doch die Ungerechten vertauschten das Wort mit einem, das ihnen nicht gesagt wurde. In Tafsir heißt es, sie sagten nicht Hittatun, sie sagten Hintatun. Hintatun bedeutet so ähnlich wie so eine Getreideart. Also Getreide, wir wollen etwas zu essen haben. Das ist eine Art und Weise, sich lustig zu machen über die Religion, sich zu belustigen über die Religion, was einem frommen Menschen und einem erwachsenen Menschen nicht angemessen ist. Da sandten wir auf die Ungerechten eine Strafe vom Himmel herab, weil sie gefrevelt hatten. Ja, über die Religion von Allah sich lustig zu machen, als gering zu achten, keine Demut zu zeigen, sich an die Gebote Allahs nicht zu halten, wieder Undank zu zeigen, über das, was Allah einem gibt, da sandten wir also eine Strafe vom Himmel herab, weil sie gefrevelt hatten. Und als Musa für sein Volk um Wasser bat, das war wieder in der Wüste, wo nichts war, und Musa a.s. dann, wo nichts ist, wir sind meistens gefangen in dem, was wir sehen, aber eigentlich um uns herum überall ist nichts. Auch wir müssen in allem Allah fragen. Das Wasser, was wir aus dem in unseren Flaschen drin haben oder von irgendwo fließen lassen können, auch das ist nur mit der Erlaubnis von Allah. Und als Musa also für sein Volk um Wasser bat, da sagten wir, schlag mit deinem Stock auf den Felsen. Da sprudelten aus ihm 12 Quellen heraus. So kannte jeder Stamm seine Trinkstelle. Es waren 12 Stämme und jeder Stamm hatte seine Trinkstelle. Esst und trinkt von dem, was Allah euch gegeben hat und richtet auf Erden kein Unheil an. Und als ihr sagtet, O Musa, wir können uns mit einer einzigen Speise nicht mehr zufrieden geben. Bitte also deinen Herrn für uns, dass er uns Speise von dem hervorbringe, was die Erde wachsen lässt. Von Kräutern, Gurken, Knoblauch, Linsen und Zwiebeln. Da sagte er, wollt ihr etwa das, was geringer ist, in Tausch nehmen für das, was besser ist? Geht doch zurück in eine Stadt. Dort werdet ihr das erhalten, was ihr verlangt. Also Allah hat euch Schatten, Nahrung, Wasser, Disziplin gelehrt in der Wüste. Und das ist eure Antwort, das ist eure Dankbarkeit, dass ihr das, was Allah euch gegeben hat, eintauschen wollt gegen geringe Genussmittel, gegen die reine Stillung des Genusses, weil alles das, was sie verlangt hatten, das ist natürlich gesunde Nahrung, das ist gar kein Problem, aber sie verlangten danach um die reine Stillung des Genusses willen. Ist das, was euer Ziel ist? Allah hat euch errettet von Pharaon, hat euch auserwählt, will euch vorbereiten für eine große Aufgabe, die Verbreitung der Religion von Allah. Und das ist das, was ihr eintauschen wollt, diese auserwählten Gnade des Auserwähltsein und die Gnade von Allah, Versorgung in der Wüste zu bekommen. Das wollt ihr eintauschen gegen das, was geringer ist? Und das ist immer so. Immer wenn man ein hohes Ziel vor Augen hat und das nicht ganz erfüllen will, weil es zu schwer ist oder weil man nicht die Kraft dafür aufbringen möchte, dann tauscht man das ein gegen etwas anderes, was niedriger ist als das. Pflicht lassen und freiwilliges Anstreben. Ja, die Pflicht vernachlässigen und andere geringer, wichtigere Dinge tun. Das Wichtigere lassen und Unwichtigeres anstreben. Die Verantwortung vernachlässigen und Kleinigkeiten in dem Sinne, dass man nicht dafür verantwortlich ist. Keiner fragt danach, ob du das tust. Das zur eigenen Priorität machen. Das ist das, wo wir eine richtige Prioritätenliste haben müssen. Was ist das Wichtigste? Was ist, was Allah am meisten zufrieden macht? Was darf ich auf keinen Fall vernachlässigen? Damit wir das, was Allah letztendlich zufrieden machen wird, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Wollt ihr etwa das, was niedriger ist, eintauschen gegen das, was besser und was nicht nur besser, sondern am besten ist? Und das ist, wenn ein Volk, und das gilt auch für das Individuum dann umso mehr, wenn ein Volk kein hohes Ziel hat, das es anstrebt, für das es auch Opferbereitschaft zeigt, für das es auch sich anstrengen und bemühen kann. Wenn ein Volk also so ein hohes Ziel nicht mehr hat, dann wird was zu seinem Sinn und Ziel? Die Stillung seiner Bedürfnisse. Genuss finden. Spaß haben, wie wir sagen, Spaßgesellschaft. Weil ein höheres Ziel wartet ja nicht auf uns. Höhere Motivation treibt uns ja nicht an. Ja, und was ist das Ergebnis? Musa a.s. schimpft oder tadelt sie erstmal schon mal, dass wenn das ist, was ihr wollt, dann geht in irgendeine Stadt zurück. Dort findet ihr das, was ihr wollt. Aber dann seid ihr nicht das, was Allah aus euch machen wollte. Auserwählte, die Gnaden von Allah bekommen haben. Und was ist dann die Konsequenz von solch einem Verhalten? Und Schande und Elend kam über sie und sie verfielen dem Zorn Allahs. Dies geschah deshalb, weil sie immer wieder die Zeichen Allahs leugneten und die Propheten zu Unrecht töteten. Dies geschah, weil sie sich auflehnten und immer wieder übertraten. Also Maßlosigkeit in allem, was sie tun. Ablehnung, Unrecht, Tötung, Auflehnung und Übertretung. Ja, diese Maßlosigkeit ist immer wieder bei ihnen vorzufinden. Wahrlich, diejenigen, die glauben, und die Juden, und die Christen, und die Sabäer, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Gutes tut, diese haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und sie werden weder Angst haben, noch werden sie traurig sein. Also Errettung, bei Allah Errettung, liegt nicht in der Tatsache, welchen Namen man trägt oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder eine Zugehörigkeit zu unter einem bestimmten Namen, sondern worauf es wirklich ankommt, ist Iman und gute Taten. Und zwar wahrer Iman, über dessen Einzelheiten wir noch im Koran lesen werden, was vollkommener Iman ist, was es heißt, ganzen Iman zu haben. Ja, wahren Iman und daraus resultierende auch gute Taten, das wird letztendlich das sein, was einen bei Allah zu den Erretteten gehören sein lässt.